wurde es ernst. Er hatte ihren Verkauf seriös durch die Zahl der Quadratmeter ihres Geschäftsraums dividiert und so ihren Umsatz pro Quadratmeter errechnet, dann diese Summe durch einen neuen Divisor, die Zahl der beschäftigten Personen, also 2, geteilt und nun den Umsatz pro Arbeitskraft pro Quadratmeter als Disquotientenwert vor sich. Diese Zahl konnte ihm vorerst nur wenig sagen, da er vordem solche Untersuchungen nicht angestellt, sie also mit keiner anderen Zahl vergleichen, keinen Aufstieg oder Abfall ermitteln konnte. Er behielt sie im Sinn. Hin schrieb er seine Kosten, die von dem, was sie durch Verkauf eingenommen, abzuziehen waren. Die Ladenmiete kostete, die Ware kostete, die Umsatzsteuer, die Gewerbesteuer, die Einkommenssteuer, die Sonderabgabe kosteten, das Inserat neulich hatte gekostet, das Lagern der Ware kostete, sie selbst kosteten und sogar ihr Kapital kostete. Heraus kam wieder eine Zahl, doch diesmal eine vielsagende, eine furchtbare. Ihr Kapital verzinste sich so schwächlich, der Lohn für ihre Arbeit war so gering, dass es ertragreicher wäre, sie trügen ihr Geld auf die Sparkasse und suchten sich höher bezahlte Plätze als Angestellte. Wie würde er, müsste er sich heute um eine Stelle bewerben, abschneiden? Über welche der Eigenschaften, die von künftigen Mitarbeitern heute in Annoncen verlangt wurden, verfügte auch er? War er jung? Nein. Fühlte er sich jung? Manchmal noch. Aber welcher Personalchef würde schon etwas auf Gefühle geben? Unbeweisbare, abbauende zudem. War er dynamisch? Wie ist, fragte er sich, wie könnte ein dynamischer Drogist sein? Auf diese Frage müsste er eine zufriedenstellende Antwort glatt schuldig bleiben. War er eine Persönlichkeit? Er hoffte es. Die Frage nach der Persönlichkeit eines Menschen, das wusste jeder, war die Frage nach dem Wert eines Menschen. Sprach man doch häufig von wertvollen Persönlichkeiten, nie aber von wertlosen. Was zeichnete eine Persönlichkeit aus? Wie nannte man, was Persönlichkeiten tun? Woran erkannte man sie? An ihrer Ausstrahlung, einer Art Radioaktivität. War dann, da Radioaktivität Ausdruck eines Zerfallsprozesses war, eine strahlende, etwas ausstrahlende Persönlichkeit auch Ausdruck des Zerfalls dessen, was sie darstellte? Zerfielen Nicht-Persönlichkeiten langsamer? Steckte dieser Sachverhalt hinter Redensarten wie »verzehrte sich für sein Geschäft« oder »war nach 20-jähriger angespannter Tätigkeit für seine Firma nun leider ausgebrannt« oder »verbraucht« oder »ein Vulkan für alle, die ihn früher kannten, heute erloschen«? Bemerkenswert außerdem, dass solche Vergleiche nur in Zusammenhang mit dem Tun vernünftiger Wesen gebraucht wurden, nie in Bezug auf das unvernünftige Tier. Man sprach zum Beispiel nicht von Rindern, welche sich im Stall verzehrten, nicht von ausgebrannten Kanarienvögeln, nicht von verbrauchten oder erloschenen Tigern, Hunden, Katzen. Wo dachte er dahin? War er etwa verzehrt, verbraucht, verbrannt, erloschen? Oder vielleicht gar lächerlich? Lachten sie über ihn? Hatte nicht sogar sein Sohn gegrinst, als er neulich von der Notwendigkeit von Manövern gesprochen, der Fotohändler die Aufforderung, sich dem Wandel zu stellen, mit Lachen, Bitterem, quittiert? Er hatte sich beides nicht erklären können. Nun aber leuchtete ihm ein, dass es sicher nur einen einzigen Menschen auf der Welt gegeben hatte, der unfähig gewesen, Don Quixote als den Ritter von der traurigen Gestalt zu erkennen, der er war, nämlich Don Quixote selbst. Waren es Windmühlenflügel, gegen die er kämpfte? War es ein Schweinekoben, den rückzuerobern er vorhatte? Verflüchtigte sich, woran er noch so fest glaubte, für alle anderen bereits als Hirngespinst, auf der ganzen Welt nur noch einem einzigen als wirklich erscheinend, ihm das Schönste in nicht zu raubender Erinnerung? Der Anfang. Als Grau in Bunt, Dürre in Fruchtbarkeit sich wandelte. Als er, Pilz unter Pilzen, zu eigener Überraschung nach warmem Regen kraftvoll aus dem Boden schoss. Als er im Zug beispiellosen Aufschwungs nach schlagartiger Reform der Währung mit bisher ungeahnter, aber plötzlich zur Verfügung stehender Kraft sich mit aufschwang. als er auf dem für frei erklärten Markt seinen kleinen, aber eigenen Stand aufschlug, radikal bereit, sich lauterem Wettbewerb mit jeder Faser zu stellen, gnadenlosen Konkurrenzkampf entweder zu bestehen oder unterzugehen. Wobei Letzteres im Glücksgefühl des Aufbruchs natürlich nicht in Betracht gezogen worden war. Willens, auf kaufmännischer Ebene nur ein Gesetz anzuerkennen, das der Marktwirtschaft. Und er erkannte es noch immer an, auch da es ihn nun zu vernichten drohte, auszutilgen aus den Reihen der miteinander Konkurrierenden. Als er seine kleine Initiative mit den vielen anderen zu einer großen bündelnd, als ein kleiner Großer mit den von Natur aus Großen Arm in Arm auf den langen Weg sich machte, das Ziel vor Augen, wohl wissend, das Feld würde auf der langen Strecke auseinanderreißen, aber voll Vertrauen, dass jeder seine Chance hatte, anzukommen, wenigstens. Als neue Türen in die alten Scharniere gehängt wurden, als unter dem Wohlwollen des Gesetzes und der Regierung ein Wille alle beseelte, anschaffen. Als jeder sich das Letzte abverlangte, den ersten, schwersten Schritt zu tun, als zur Ohnmacht der Sieger, die auf zwar existierender, aber hoffnungslos veralteter Industrie sitzen geblieben waren, die Verlierer noch den Spott der aus totaler Ruine Aufblühenden fügen konnten, als freier Markt und unternehmerische Initiative anderem Deutschland benachbarten Dirigisten und Enteignern schon kurz nach historischem Blitzstart die Hacken zeigten, als alles an alle verkauft werden konnte. Schon das Auspacken der Waren und das Einrichten des Ladeninneren war reiner Genuss gewesen. Die schönen Regale, die klingelnde Kasse und wie geschickt sie den kleinen Raum ausgenutzt hatten. Vorfreude hinter den noch verhüllten Schaufenstern, in Erwartung der Kunden, welche sich nach so langen, so schlechten, so schmutzigen Zeiten nun auf kulturell ansprechendere Weise zu säubern wünschten, Schluss machen wollten mit der raukalkigen Riff, dem gräulichen Zahnscheuerpulver, das den Namen Zahnpasta nicht verdient hatte. Für sie stand so vieles bereit. Sahniges, cremiges, duftendes, klares. Die neuen Namen. Kosmetika. Produkte, die mit den früher üblichen Reinigungsmitteln, mit welchen sich die alten Abgeseiften, nichts mehr gemein hatten. Haut war nun nicht länger mehr die ewig zu schrubbende Kruste, sondern musste genährt, gepflegt, gepäppelt werden. Keiner, der zweifelte, wenn sich sogar ein Mann wie Professor Sauerbruch nach seinem Tode noch in den Dienst der Sache gestellt, sich nicht zu schade war, einen Wirkstoff zu empfehlen, der Haut, kam sie in die Jahre, wieder knackig machte. Überhaupt, das Füllen der Regale. Welch ein Reichtum. Für jeden. Und gegen alles. Man war Drogist, Halbbruder des honorigsten aller Einzelhändler, des Apothekers, kein Seifenfritze mehr. Als er für sich und seine Frau die weißen Kittel gekauft und dabei sich gezeigt hatte, die Kittel für Drogistinnen waren die gleichen wie die für Ärztinnen, da waren sie beide, junge Leute damals noch, stumm vor Stolz gewesen. Mit welcher Befriedigung hatte es ihn erfüllt, bei Gängen durch die Stadt alle Händler die gleiche fieberhafte Initiative entfalten zu sehen. Die explodierenden Schaufenster. Welche Umgestaltung der Welt und allen Lebens auf ihr, staubig, mickrig bis dahin, allein durch Licht und Werbung. Wie der einzelne Konsument zu ihm in den Laden rückte, sich mit der neuen, tiefer als tief deckenden Vorstreichfarbe, mit dem rasch trocknenden, tropfsicheren, von jedem Kind vermalbaren Lack einzudecken, um seine im Krieg verkommene Wohnung wieder in Schuss zu bringen, so rückte draußen die ganze Bürgerschaft der Stadt zu Leibe, um, was sich auf den alten Fundamenten erhob, gründlich aufzumöbeln. Es hatte ihm die Kehle zersprengt, als er bemerkte, wie sich das Zeitalter im Namen des Handels, in seinem Namen also, den Stempel aufgeknallt, handelnd vorwärts. Am Abend des Eröffnungstages hatte er die Nachbarn, alle, die ihm Blumen oder Essbares geschickt und gratuliert hatten, zu sich in die neue Wohnung geladen. In vorgerückter Stunde dann hatte er sich zu einer Rede hinreißen lassen, in der er die Anwesenden, sämtlich Einzelhändler, mit den großen Vorfahren verglichen, ihnen und sich deren Kühnheit, Festigkeit, Zähigkeit gewünscht. Und natürlich auch, er erinnerte sich noch heute an seine Worte, der Ahnen handfesten Sinn für Materielles, was damals mit selbstsicherem Gelächter aufgenommen worden war. Ach, großer Schwung des Anfangs. Ihm jedenfalls, der er ja auch Konsument war, schien es immer noch nicht so selbstverständlich, dass er heute an fast jedem Ort und zu fast jeder Tagesstunde für Geld bekommen konnte, was er zum Leben brauchte und was er nicht brauchte auch. Da er, sagte er, zahlen müsse, was verlangt werde, auch wachsende Kosten wolle er wettbewerbsfähig bleiben, nur dann auf den Kunden abwälzen könne, wenn auch alle anderen Händler abwälzten, bleibe ihnen nur ein Weg zu höherem Gewinn, höhere Leistung. Und zwar auf wissenschaftlicher Grundlage, nämlich durch Rationalisieren. Ihre Aufgabe sei es nun, ihren Arbeitsplatz, die Drogerie, systematisch zu analysieren. Zeitstudien zu treiben, das heiße herauszufinden, welche Leistung, besser wie viel Leistung, in welcher Zeit, besser wie viel Zeit, erbracht werden könne. Die Arbeitsgeräte, Kasse, Verpackungsmaterial, Artikel in ihrem Falle, griffgerecht anzuordnen und so weiter. Sie müssten ihre Arbeit regelrecht, was er wörtlich zu nehmen bitte, studieren, um ein ökonomisch günstiges Verkaufsverhalten zu entwickeln, was praktisch eine rationelle und darum optimale Organisation aller in ihrem Geschäft vorkommenden Arbeitsabläufe bedeute. Vorbild sei die Industrie, welche sich neuester Systeme bediene, des Methods Time Measurement zum Beispiel, abgekürzt MTM, des Work-Factor-Verfahrens, des Punktsystems, des MKF-Systems, von den betroffenen Arbeitern Machtkonzerne Vetter genannt, was für sie hoffen ließe, dass es auch sie Vetter machen würde, um den Anteil der produktiven Zeit zu erhöhen, die Produktivität im Ganzen weiter zu steigern. Er nehme, könnten Sie nun denken, den Mund ja reichlich voll. Was für Siemens gut sei, das sei für sie noch allemal gut. Und ob nun zum Beispiel ein häuserhoher Kran im Hafen riesige Ballen schwenke oder er einer Hausfrau eine Tube Zahnpasta über den Ladentisch zuschiebe, sei im Grunde das Gleiche, nämlich Handel. Sie hätten nun das Sortiment umgestaltet, die Ware sicht- und griffgerecht platziert, den Arbeitsplatz ausführlich beobachtet und beschrieben. Nun gelte es. Sie übernehme die Rolle der Kundin, er die des Verkäufers. Zuvor allerdings müssten Sie, was seit Jahren nicht mehr geschehen, die Jalousie herunterlassen, sollten sich die Nachbarn wundern. Bald schnellte erst ihres Umsatzes Kurve in die Höhe, würden sie sich noch mehr wundern. Also, er entbiete dem eintretenden Kunden die Tageszeit, lächle, füge des Kunden Namen, wenn er ihn wüsste, hinzu, verbeuge sich, frage, was der Kunde wünsche, warte, bis der Kunde gesagt, was er wolle, drehe sich um, mache 1, 2, 3, maximal 4 Schritte bis zum entferntesten Teil des hinter ihm stehenden Regales, greife zu, befinde sich der verlangte Artikel zwischen Gürtellinie und etwas über Augenhöhe, habe sich den Tritt, falls der Artikel außer Reichweite, gleich mitgebracht, steige 1, 2, maximal 3 Stufen Trepp auf, greife zu, gehe Trepp ab oder bücke sich, befinde sich der Artikel unter der Gürtellinie, öffne die Schiebetür. Zwischenfrage, sollten die Schiebetüren bleiben? Verschwinden? Unhygienisch. Kunde vielleicht unangenehm berührt, wenn Ware in unmittelbarer Nähe beschmutzter Schuhe. Schließe also die Schiebetür, richte sich auf, drehe sich schon während des sich Aufrichtens, mache, erstehe noch nicht, schon den ersten Schritt zurück zum optimalen Standort hinterm Ladentisch, hebe den Arm, zeige den Artikel, warte, bis Kunde bestätigend genickt, überreiche, während er sich ein zweites Mal freundlich verbeuge, den Artikel, vielmehr lege ihn akzentuiert, als überreiche er ein Geschenk vor dem Kunden nieder. Oder verlange der Kunde einen Artikel aus dem weißlackierten Wägelchen, aus der Gondel, aus dem Regal auf der Kundenseite, warte er, ob der Kunde nicht selber zugreife, die nötigen Schritte mache, den Artikel, nachdem er ihn betrachtet, befühlt, berochen habe, ihm reiche. Tue er das nicht, gehe er entweder links oder rechts um den Ladentisch herum, nachdem er durch einen abschätzenden Blick, wie er ihn jetzt werfe, festgestellt, welcher Weg der kürzere sei, Mache dann seine wenigstens 7, höchstens 10 Schritte, verhalte sich dann wie schon exemplifiziert, zeige, gebe dem Kunden den verlangten Artikel noch am Ort, warte, und zwar bis er sicher sei, dass Kunde sich nicht umentschließen werde, trage den Artikel dann 7 bis 10 Schritte weit zum optimalen Standort, lege ihn zum übrigen. Oder wisse der Kunde nicht, was er wolle, berate er ihn. Brauche für sein Verkaufsgespräch so viel Worte, als nötig seien, dem Kunden das Gefühl geduldigster und kompetentester Ausführlichkeit zu vermitteln, aber keines mehr. Er rekapituliere. Bis jetzt habe er genickt, gesprochen, gelächelt, sei gegangen, habe sich gedreht, hingelangt, hinaufgelangt, hinuntergelangt, hineingelangt, habe zugegriffen, getragen, hingelegt, losgelassen, sich gebückt, sich aufgerichtet, sei Trepp aufgestiegen, Trepp ab, habe gedacht, gerechnet, aufgeschrieben. Nun trete er, das Geschäft abschließend, vor die Kasse, drücke die Tasten, drehe die Kurbel, lege Geld hinein, nehme Wechselgeld heraus, bringe es dem Kunden, zähle es ihm vor, verpacke, überreiche, eile dem Kunden voraus zur Ladentür, öffne sie ihm, warte, verbeuge sich zum dritten Mal, wünsche ein Wiedersehen, schließe die Tür hinter dem Kunden, gehe zurück hinter den Ladentisch, warte. Da komme, könne man sehen, allerhand zusammen. Aber für den Anfang habe es eigentlich schon ganz gut geklappt. Leider bescherte Praxis zur Regel unerwartet viele Ausnahmen. Es stellte sich heraus, dass voll rationalisierter und körpergerechter Arbeitsablauf nur einen Teil des Geschäfts beeinflussen konnte, nämlich den Verkauf. Den Kauf hingegen, des Verkaufs natürlicher Zwilling, war, da die unvernünftigen Kunden sich unrationell verhielten, weitgehend seinem Einfluss entzogen. Nur zu einem kleinen Teil regelbar, zum Beispiel durch die verbesserte Anordnung des zu Verkaufenden im Laden. Warum nur, um Gottes Willen, notierten sich Hausfrauen nicht, was sie kaufen wollten? Ein Fluch musste das sein, eine Strafe für ihn. Wie sie mit herausquellenden Augen auf die Regale starrten, hoffend, der Anblick des vergessenen Artikels würde die abgerissene Verbindung zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein wiederherstellen. Es war doch nicht ehrenrührig, sein Gedächtnis durch Aufschreiben zu stützen. Da stahlen sie seine Zeit, die doch nicht ihnen gehörte und für die über eine zu errechnende Grenze hinaus die kümmerliche Gewinnspanne kein Äquivalent mehr war. Es passierte, dass er, geschulter Mann mit geschultem Blick, der er nun war, fast krank wurde. Fast krank wurde, wenn er eine Hausfrau beobachtete, welche manisch im Laden hin und her gehend ihre Kräfte und damit auch seine verschwendete. Würde er, da er sich zu kämpfen entschlossen hatte, bestehen? Er hegte Zweifel, die ihm, je strenger er sie vor sich unter Verschluss hielt, immer bewusster wurden. Bemühte er sich, mit kühlem Kopf die Lage zu analysieren, geschah es ihm neuerdings öfter, dass eine Woge Mitleids mit sich selber ihn unter Wasser setzte, beinahe ertränkte. Wie er als Kind, wenn seine Eltern ihn für eine Untat abgestraft, die er gar nicht begangen, sich manchmal vorgestellt hatte, wie Vater und Mutter an seinem Grab stehen und alle ihre Tränen umsonst fließen würden, denn davon würde er nun auch nicht wieder lebendig werden, so stellte er sich jetzt manchmal seine eigene Beerdigung vor. Das eigene, nun größere Grab, und wie dort Vertreter von Industrie und Handel stehen würden, fassungslos, hinter sich eine unübersehbare Menschenmenge, Verbraucher wahrscheinlich, über sich einen grauen Himmel, unter sich nasse, frisch ausgeworfene Erde, in sich den brennenden Wunsch, ihn wieder lebendig vor sich zu sehen, den alle verkannt hatten, der Beste gewesen von ihnen, und vor sich schließlich das stumme Grab und die Gewissheit, dass hier alle Reue zu spät kam. Dass dies nicht die Fantasien eines Kämpfers waren, der von Triumphbögen zu träumen hatte und nicht von Grabsteinen, war ihm klar. Doch so strikt er es sich untersagte, lustvoll Schwermut zu schwitzen, so energisch er sich befahl, über sich hinaus ins Allgemeine, ins Große und Ganze zu denken, die Welt schnurrte ihm immer wieder zum Persönlichsten zusammen. Die Denkversuche landeten nach kühner, aber kurzer Kurve durchs Unendliche immer wieder beim Studium der eigenen Nöte. Auf sich konnte er sich nicht mit der nötigen Bedingungslosigkeit verlassen. sah er sich unter den Seinen um, fiel seines suchenden Blicks Scheinwerfer auf seine Frau, stieg Hoffnung. Das stärkte ihn und missfiel ihm zu gleicher Zeit. Aber krittelte er auch manchmal an ihr herum, deutlich war, sie stand. Würde nicht aufgeben, auch wenn er den Prüfstand auf 1000 Volt schaltete. Stand. Was ihn betraf, so liebäugelte er unterirdisch schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, strategischen Rückzug einzuleiten. Aber da vorn seine Frau auf Dauerfeuer geschaltet hatte und sie nun da standen und voreinander auch nicht anders konnten, blieb ihm nichts weiter übrig, als immer aufs Neue in sein »Mir nach« auszubrechen, wie ihn das anwiderte. Aber wenn er abends im Bett lag, rief er sich vorm Einschlafen das Bild der Industrielandschaft ins Gedächtnis. »Unserer modernen Industrielandschaft«, dachte er besitzanzeigend. Und wenn sie in leuchtenden Farben vor seinem inneren Auge erschien, trat er nach Kennerart ein paar Schritte zurück, kniff die Augen ein bisschen zusammen, um erst das Ganze auf sich wirken zu lassen. Dann erst studierte er die Einzelheiten. Im Vordergrund sah er das Leben und Treiben in der Stadt, wie er es vom Tag kannte. Die vielen Autos, die vielen Geschäfte, die vielen Menschen. Dort bauten Arbeiter ein neues Haus. Dort wurde für die U-Bahn ausgeschachtet, dort spielten Schüler auf dem Schulhof, dort unter der Hochbahn war Wochenmarkt, dort schien gerade ein Verkehrsunfall passiert zu sein, die Polizei war schon da und schrieb alle Leute auf. Welch buntes Bild! Im Mittelgrund sah er unsere Banken, unsere Versicherungen, unsere Sparkassen, unsere Bahnhöfe, unsere Universität, unser Rathaus und die vielen hohen Geschäftshäuser, die er sogar im halben Traume Verwaltungstrakte nannte. Er träumte sich eine Gruppe von anständig gekleideten Leuten, dann ein prächtiges Portal dazu, aus welchem die Leute gerade hervortraten. Vielleicht Mitglieder eines Arbeitgeberverbandes, vielleicht aber auch eine große Tarifkommission, so genau wollte er nicht hinträumen. Jedenfalls ließ er sie ihren Wagen zueilen, wie er es schon so oft in der Tagesschau gesehen. Hier im Mittelgrund sah er weniger Menschen als im Vordergrund. Sie saßen, wusste er träumend, zu 10.000 hinter den Fenstern der Hochhäuser. Im Hintergrund sah er unsere Stahlwerke, unsere Bergwerke, unsere chemischen Werke, unsere Raffinerien, unsere Silos, unsere Autofabriken, unsere Röhrenfabriken, unsere Walzwerke, unsere Zementwerke, unsere Hochbaufirmen, unsere Tiefbaufirmen, all die vielen Arbeitsstätten mit ihren vielen, sie miteinander verbindenden Straßen, Schienensträngen und Wasserläufen, mit ihren Pipelines und Hochspannungsleitungen, durch die Energie entweder in sie hinein oder aus ihnen herausfloss. Menschen konnte er, klein wie Läuse, nur noch in kleineren Betrieben erkennen, in großen überhaupt nicht mehr. Die großen Werke waren uns ferngerückt. Und über allem der Himmel und in allem Symmetrie. Als er schon des Schlafmittels Wirkung spürte, träumte er noch ganz rasch sich, wie er aus der Ladentür auf die besonnte Straße trat, sich zuwinkte, zunickte, beruhigend wie einem Kunden. Noch da war, denn das war das Wichtigste. Dann schlief er ein.